herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E. Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge Geldlehre. Mein Name ist Philipp Pönisch und mit mir dabei ist Nick Stieglitz. Moin Moin aus Schwerin MV nach Bünde NRW. Hallo Nick. Hallo Philipp, heute ein bisschen mehr Elan, das war beim letzten Mal, das ist gut. Ja, das stimmt. Und es ist auch ein Thema, worüber ich echt gerne mit dir rede, weil ich erzähle im Podcast, es ist ja immer so, jeder von uns hat so gewisse Wörter, die er immer wieder verwendet, ne? Und eines meiner Lieblingsworte ist ja Alltagsökonomie. Und heute möchten wir über Unternehmen sprechen, die ihr alle kennt, die euch alle jeden Tag begleiten und die für jeden, der so am Überlegen ist, ob das Thema Geldanlage und Aktien, also alles Teufelszeug, ob das das Richtige ist oder nicht. Also hier heute laden wir euch mal in unseren Bauchladen ein. Wir haben einen kleinen Tante-Emma-Laden zwischen Schwerin und Bünde aufgemacht. Und da sind ganz, ganz viele tolle Unternehmen drin, um euch da mal auch Zusammenhänge zu zeigen und über das Thema Geldanlage zu sprechen. Und nur um mal einige wenige zu nennen, Unternehmen wie Pepsi, Diageo im Alkoholbereich oder auch im Luxusbereich, eine LVMH, die haben eine Sache und das ist der teilweise gruselige Kurs. Und von daher schiebe ich jetzt mal rüber zu meinem genialen Korrespondenten, der gerade die... Aus Washington, ja genau. Nee, der gerade die Waage jetzt hier nochmal eicht, damit wir hier in unserem kleinen Tante-Emma-Laden hier ein vernünftiges Portfolio zusammenbauen. Denn Nick und ich unterhalten uns ja in den letzten Tagen und Wochen, muss man sagen, immer wieder über die gleichen Unternehmen. Und da haben wir gedacht, da machen wir jetzt eine Folge zu, weil da könnte vielleicht wirklich jetzt hier mal die eine oder andere Chance liegen. Und es gibt eine interessante Wendung, die wir in der Vorbereitung festgestellt haben. Aber ich will nicht zu viel spoilern, also von daher gehen wir mal an die Frischkäsetheke zu Mr. Stieglitz. Moin! Nochmal. Ja, moin. Also jetzt vorab, weil wir heute ja auch mehr über Einzeltitel sprechen, ne? Nochmal ganz klar gesagt, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, die wir aussprechen. Wir wollen einfach mal, das machen wir gerne mal, ein paar Aktientitel auch beim Namen nennen und besprechen, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Werden dann aber auch am Ende sagen, warum es vielleicht nicht unbedingt schlau ist, in diese Unternehmen zu investieren. Aber Philipp, du hast es eben ja schon mal gesagt, wenn man sich die ein oder andere Aktie von Qualitätsunternehmen. Und wir sprechen jetzt nur mal über die. Es gibt ja wirklich Aktien wie Sand am Meer und da ist ja auch manchmal der letzte Schrott mit bei. Da gibt es so Knaus-Tabat-Aktie hier. Ja. Nein, ihr wisst, was ich meine. Da gibt es ja viele wilde Sachen, wo die Kurse rauchen. Die langjährigen Fans unseres Podcasts wissen, worum es geht. Ja, haben den Sidekick verstanden. Gibt wilde Sachen, die sich auch mal zehnfachen können oder verzehnfachen können. Über die reden wir nicht. Wir reden über gute, alteingesessene Unternehmen, die es teilweise 100, 150 Jahre an den Märkten schon gibt. Und die dann teilweise unfassbar, also in der jetzigen Zeit, ich finde es wirklich teilweise unfassbar eingebrochen sind. Weil du hast ja eben schon mal erwähnt, eine Pepsi, eine Diageo, eine LVMH, da kannst du ja noch ein paar andere zu nennen. Da ist es durchaus mal möglich, dass die mal 10-20% einbrechen. Aber was wir im Moment erleben, ist bei sehr, sehr vielen dieser Unternehmen, dass die sich teilweise halbiert oder gedrittelt haben. Also Leute, guckt euch mal den Chart von der Nike an. Die haben sich gedrittelt, haben ihre Probleme, aber das ist der Wahnsinn. Diageo hat sich auch fast gedrittelt, General Mills fast halbiert, Estee Lauder. Also Estee Lauder ist ein, wenn man sich ein bisschen in diesem Bereich auskennt oder damit beschäftigt hat, diese ganze Kosmetik und so weiter. L'Oreal kennt ja auch jeder. Dann weiß ich noch ganz genau, Philipp, vor 5 Jahren diese Story, das ist ein tolles Unternehmen, Wachstum auf Ewigkeiten, da steckt die Familie Lauder dahinter, ein familiengeführtes Unternehmen ist immer eine tolle Sache. Da gab es Kursziele, 400, 500 Euro, alles gut. Die standen, ein familiengeführtes Unternehmen ist immer eine tolle Sache. Da gab es Kursziele, 400, 500 Euro, alles gut. Die standen, ein familiengeführtes Unternehmen ist immer eine tolle Sache. Da gab es Kursziele, 400, 500 Euro, alles gut. Die standen in einem familiengeführten Unternehmen, ist immer eine tolle Sache. Da gab es Kursziele, 400, 500 Euro, alles gut. Die standen in einem familiengeführten Unternehmen, ist immer eine tolle Sache. Da gab es Kursziele, 400, 500 Euro, alles gut. Die standen in einem familiengeführten Unternehmen, ist immer eine tolle Sache. Da gab es Kursziele, 400, 500 Euro, alles gut. Die standen in einem familiengeführten Unternehmen, ist immer eine tolle Sache. da gab es Kursziele, 400, 500 Euro, alles gut. Die standen bei einem familiengeführten Unternehmen, ist immer eine tolle Sache. Da gab es Kursziele, 400, 500 Euro, alles gut. Die standen. Wir haben das Riesenthema Zölle. Wir haben eine Deglobalisierung. Also wirklich, es ist notwendig, dass sich ganz neue Lieferketten bilden. Die Märkte, wie sie früher waren, auch Absatzmärkte, wie sie früher waren, ordnen sich so ein bisschen neu. Wir haben schon vor ein paar Folgen erzählt, so richtig einordnen können wir das vermutlich erst in ferner Zukunft, vielleicht in 3-4 Jahren, wie die ganze Weltordnung auch dann politisch aussehen mag und dementsprechend auch, welche Absatzmärkte sich Unternehmen holen können oder auch einteilen können. Wir haben das ganze Thema Inflation, Zölle habe ich glaube ich schon gesagt. Also es gibt viele, viele Probleme für diese wirklich wundervollen Unternehmen. Aber die Unternehmen werden da alle durchkommen, da bin ich mir ganz sicher. Und du holst schon Luft. Aber das ist doch so schön, schön, dass wir da nochmal drüber reden. Ich liebe das ja, weil wir machen ja das, was man so stellt man sich ja jetzt ein Fondsmanagement-Team aus vor, die dann auch da beraten und sich genau diese Gedanken ja machen. Und du hast jetzt sehr viele globale Themen genannt und dann muss man ja sagen, hat ja jedes Unternehmen noch seine eigenen Probleme. Hausgemachte Probleme. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich auch da diesen Punkt einmal setzen. Ich finde es gerade sehr, sehr deutlich zu sehen an dem Unternehmen Brown-Forman. Das ist ein Spirituosenhersteller. Den Konzern kennt jetzt nicht jeder, die Produkte aber auf jeden Fall. Das ist vor allem der Hersteller von Jack Daniels. Das Unternehmen gibt es seit 150 Jahren, auch familiengeführt, hat einen wahnsinnigen Track Record. Also der Aktienkurs, der ist so geil gelaufen die letzten 100 Jahre. Die sind durch Krisen durch, die haben Phasen, wo es Alkoholverbot und alles gab, da sind die überall durchgekommen. Also geiles Unternehmen, wenn man so will. Tolle Margen, tolles Marketing. Sehr, sehr hoch bewertet an den Börsen. Fast wie so ein Technologiekonzern. Haben aber auch krasse Margen, muss man wirklich sagen. Also besser teilweise als Technologieunternehmen. Und jetzt haben die letzten 1-2 Jahre Probleme gemacht und gehabt. Und da sind wir so ein bisschen bei den individuellen Themen. Und es ist gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Also die haben zum Beispiel jetzt im letzten Jahresergebnis, das wurde jetzt vor ein paar Wochen erst veröffentlicht, hat man bereinigt den Gewinn nur noch um 0-1% steigern können. So, da wird jetzt jeder sagen, es ist eine schwere Zeit, alles gut, habt da jetzt kein Riesenwachstum mehr, aber ist jetzt auch nicht so, dass das Unternehmen kurz vor der Pleite steht. Und das hat diese Aktie, nachdem die eh schon unfassbar eingebrochen ist, nochmal so auf die Reise nach unten geschickt, dass man einfach sagen muss, es reicht nicht, und das ist so die Botschaft auch an Privatanleger, es reicht nicht, wenn ihr draußen sagt, ey, das ist ein geiles Unternehmen, das ist doch alles toll oder ist Stand jetzt vielleicht vom KGV gut bewertet. Nein, die Börse und die Märkte, die wollen zukünftiges Wachstum und die wollen auch eine Story, die dahinter steht. Und wenn diese Story, warum auch immer, irgendwann mal irgendwie nicht mehr so schön ist, und das kann an den Märkten eine 180-Grad-Drehung innerhalb von einem Tag auf den nächsten sein, also nochmal guckt, also ich finde es immer interessant, sich Analysen zu Aktien anzugucken, die gerade im Keller stehen. Wie war das noch, wo die noch gut gelaufen sind, vor 1-3 Jahren? Und da seht ihr mal, wie dann die ganzen Analysten oder auch bei YouTube die Leute diese Aktien hochleben lassen. Und jetzt, wo es schlecht läuft, mit der gleichen Story, das einfach nur umkehren. Also vor 2 Jahren hieß es noch, Alkohol gesoffen wird immer, das wird immer funktionieren. Und jetzt heißt es, nee, also in den nächsten 5 Jahren wird keiner mehr Alkohol trinken. So, und das sind so Beispiele, die man sich wirklich mal vor Augen führen muss und wo man dann vielleicht auch mal selber mal sich hinsetzt und mal überlegt und nachdenkt, wird es denn, ja, was passiert da eigentlich? Hat die Börse vielleicht überreagiert? So. Was ich eigentlich nur sagen wollte, das habe ich sehr viel geredet. Philipp, der hört schon gar nicht mehr zu, glaube ich. Man muss sich natürlich immer die Frage stellen, traut man sich dazu, diese Analysen selber zu machen? Und das ist ja das Schöne, wenn man das eben nicht möchte, dass man sowas abgeben kann an ein Team von Profis. Wir kommen nachher dazu. Und das führt zu sehr interessanten Ergebnissen, ob man das selber macht oder ob man sowas machen lässt. Aber Philipp, jetzt will ich dir erstmal. Apropos Profi, genau. Nee, alles gut. Apropos Profi, ne? Ich hatte letzte Woche hatte ich ja einen wunderbaren Investmentvortrag in der Bay Arena. Ich habe dir ein Foto geschickt. Das war wirklich großartig. Stefan Kiesling getroffen, das war eine nette Geschichte. Der durfte da mit dem Strahlendorf-Trikot dann noch ein Foto mit mir machen. Aber das nur am Rande. Jedenfalls war da auch Thomas Lehr, unser alter Bekannter und lieber Freund von Flossbach von Storch. Und der hat eine schöne Geschichte erzählt, die, finde ich, auch so das Ganze veranschaulicht. Der hat nämlich eine frische Colgate-Zahnpastatube mitgebracht. und hat gesagt, so ihr Lieben, was meint ihr denn, ob in 10 Jahren auch nur eine Tube mehr von dieser Zahnpasta verkauft wird als heute? Und da sagt er, also wir sind ja in einem, es ist ja gewissermaßen ein Verdrängungswettbewerb, aber das sind Produkte, die jetzt keine neuen Märkte unbedingt erschließen müssen, aber keiner hier im Raum glaubt, dass in 10 Jahren diese Colgate-Tube immer noch das gleiche kostet wie heute. Also das heißt, Unternehmen können teilweise trotz Wachstumsproblematik, was Nick ja auch ausgeführt hat, ja wohl sehr wohl ihre Umsätze steigern, weil sie einfach eine Preisfestsetzungsmacht haben, weil sie die Preise an den Konsumenten weitergeben und weil sich am Ende auch in 10 Jahren noch die Leute zweimal morgens die Zähne putzen, also einmal morgens und einmal abends idealerweise, die Zähne putzen werden. Und dementsprechend wird dann im Aktienkurs das Ganze auch bemerkbar sein. Übrigens, Colgate Palmolive ist ja auch so ein Runner, ja, der immer jahrelang quasi wie an der Schnur gezogen nach oben absolutes liegt. Qualitätsunternehmen, ja. Genau. Das hit genau in diese Reihe, ja. Und year-to-date ist es auch ziemlich günstig, würde ich mal sagen. Also weiß ich nicht, was ziemlich günstig ist, aber also auf jeden Fall steht es im Vergleich auch zum breiten Weltmarkt, und das wollen wir ja, diesen Vergleich wollen wir ja schon stellen, ist es günstiger als der breite Aktienindex beispielsweise. Das Interessante ist ja, aber selbst, also die Story von Thomas ist ja total nachvollziehbar. Gut, also ich glaube schon, dass in 10 Jahren mehr verkauft werden, weil wir haben natürlich dann auch, die Menschheit wird immer mehr so, also solange ja. Das weitergeht, werden vielleicht auch mehr Zahnpasta verkauft. Aber die Botschaft ist ja klar, die er damit sagen will. Und trotzdem ist es zu kurz gedacht, damit zu schlussfolgern, dass Colgate Palmolive auf jeden Fall zwingend immer weiter wachsen wird, weil es gibt natürlich, du hast hier eben das Thema Verdrängung angesprochen, gerade in der Branche hast du immer das Risiko mit den Eigenmarken. Also wenn dann irgendwann mal die 2,50 Euro Colgate-Zahnpasta zu teuer wird, dann gehe ich in DM und kaufe mir dann die DM-Eigenmarke so für 1,50 Euro. So. Also das Risiko hast du dann trotzdem. Und das ist ja dieses, das ist das, warum es dann, wir ab und zu mal haben wir ja mit Kunden diese Diskussion, warum kostet ein gemanagter Fonds 1,5% Gebühren im Jahr? Ja, genau aus dem Grund, weil du hast dann ein Riesenteam, was diese ganzen, ganz vielen Themen alle auf dem Schirm haben muss und dann noch für verschiedene Aktien. Also das ist gar nicht so simpel, wie es dann manchmal dargestellt wird, zu sagen, oh, das ist ein tolles Unternehmen, die werden immer auf Dauer weiter wachsen. Da muss man schon ein paar Sachen mit beobachten, weil die Beispiele gab es ja in der Vergangenheit mehr als genug, dass Unternehmen, die, wo man immer gesagt hat, die werden auf Ewigkeiten toll laufen, auf einmal ist irgendwas passiert und dann haben die sich seitdem nie wieder erholt. Also die Fälle gibt es dann natürlich auch immer. Und das muss man dann auch schon im besten Fall bemerken, bevor dann das Kind im Brunnen gefallen ist. Ja, und damit wären wir doch eigentlich jetzt auch schon ziemlich gut in der Überleitung zu der interessanten Erkenntnis, die wir in der Vorbereitung gefunden haben. Oder lass uns gerade noch mal, also einfach, weil ich da gerade Lust habe und vielleicht interessiert es den einen oder anderen, vielleicht noch mal, doch noch mal 4, 5 Unternehmen konkret ansprechen. Dann hat man noch ein anderes Gefühl, welche Probleme PepsiCo. Wir haben. Du wolltest über PepsiCo, glaube ich. PepsiCo, ja, genau. Also PepsiCo, guckt euch mal den Chart an, dieser Aktie. Und das ist ja auch ein absoluter Dauerläufer. Und trotzdem sind die gerade eingebrochen. Die haben sich jetzt nicht halbiert. Dafür ist, also da sind die noch lange nicht. Kann ich mir bei einer Pepsi auch kaum vorstellen. Könntest du dir bei einer LVMH wahrscheinlich auch nicht? Ja, LVMH war halt, muss man halt sagen, also Louis Vuitton, hochgejubelt. Hennessy, ja, einfach für die Hörer. Es kommt immer darauf an, genau, wie war der Kurs vorher vielleicht hochgejubelt worden. Dann manchmal war es eine Überbewertung und dann kann so eine Aktie mal schnell sich halbieren. Pepsi war jetzt nie so komplett ausgeufert nach oben. Und dafür, also die sind jetzt, die standen mal, ich gucke gerade so bei 185 Euro, jetzt stehen sie bei 113. Das ist schon für Pepsi ein ganz schöner krasser Dip nach unten. Pepsi hat das Thema unter anderem zu all den Themen, die Philipp schon genannt hatte, dieses Thema Abnehmspritze und dieses Thema Gesundheit. Das ist etwas, wo dann die Investoren schon ein bisschen Angst haben, weil dann, wer diese Spritze nimmt, hat man weniger Lust auf süße Geschichten oder überhaupt irgendwie auf ungesunde Sachen. Und da ist so ein bisschen die Gefahr, dass die Menschheit einen Lebenswandel erfahren wird. Ob das alles genauso kommen wird, ich meine, während der Corona-Zeit, da waren sich alle sicher, dass wir uns alle nie wieder die Hand schütteln werden und uns den ganzen Tag nur desinfizieren. Das hat sich irgendwie auch alles relativ schnell wieder gelegt. Also da weiß ich nicht, ob das überhaupt so krass kommen wird. Und was man auch immer nicht vergessen darf, deswegen sagen wir auch immer, beim Unternehmen ist entscheidend, wie gut ist das Management. So, also ich glaube, der Buffett hat das doch auch mal gesagt, ein gutes Unternehmen müsste eigentlich von einem Idioten gemanagt werden können. Genau. Also wenn ein Unternehmen wirklich gut ist, gut aufgestellt ist, ja, was wird denn Pepsi machen, wenn die merken, dass die Leute alle keinen Bock mehr auf Zucker haben, dann hauen die da... Er hat noch ergänzt, weil es früher oder später passieren wird, dass ein Unternehmen von einem Idioten gemanagt wird. Ja, das kann dann mal kurzzeitig zu Problemen führen. Wir haben das bei Nike gehabt, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber am Ende des Tages sind die Unternehmen ja auch anpassungsfähig. Und wenn die Leute keinen Zucker mehr wollen, dann hauen die da irgendeinen Süßstoff rein. Und wenn irgendwann mal alle wieder merken, ach Moment mal, Süßstoff ist ja noch schlechter als Zucker, dann hauen die wieder Zucker rein. Oder was weiß ich, was sie dann da reinmachen. Also die Unternehmen sind durchaus bereit, das zu machen. Und deswegen kann es manchmal Ängste geben, die an den Börsen vielleicht zu sehr gespielt werden. Und das ist dann wieder für uns Aktionäre eine Chance. Bei Nike war es zum Beispiel so, du hast es ja gerade angesprochen, der Kurs, die haben sich ja gedrittelt, wo man einfach sagen muss, die sind selbst jetzt, wo sie sich gedrittelt haben, von den Bewertungen her immer noch nicht günstig. Die waren halt vorher extrem gehypt. Ist natürlich eine tolle Marke, auch eine historische Marke. Die hatten, und das war das Thema Management, da gab es einfach die strategische Entscheidung, dass die mehr Eigenverkauf über ihre Online-Shops machen wollen, weil dann sind die Margen natürlich besser, als wenn man jetzt irgendwie in den Einzelhandel geht. Und das hat dann irgendwie nicht so ganz geklappt. Und das versuchen die gerade wieder zurückzurollen. Und das war sicherlich ein Managementfehler. Und der Manager, der ist dann auch nicht mehr bei Nike. Sowas gibt es auch. Aber dann muss so ein Konzern natürlich auch in der Lage sein, so einen Fehler eventuell mal zu revidieren. Ja, und so kann man im Prinzip die Aufzählung gerne auch weiter fortführen. Ich weiß nicht, kriege ich dich ausgebremst oder willst du noch ein, zwei? Es ist ja wirklich... Was man ja auch feststellen muss, so manchmal in gewissen Bereichen meiden die professionellen Anleger jetzt diese Titel. Teilweise aus Gründen, beispielsweise in solche Sachen wie Alkohol, ist es dann aus regulatorischer Sicht manchmal schwierig für die Fondsmanager dort zu investieren, aber auch aus anderen Aktien halten die sich zurück. Aber wenn das Ganze wieder eine Wendung erfährt und wenn das Momentum wieder auf der Seite der Aktien ist, dann wird das auch ganz schnell wieder korrigiert und dann rennen dir die Unternehmen davon. Ist ein guter Punkt. Nestlé zum Beispiel, die haben, glaube ich, vor Monaten gesagt, da war der Kurs ja richtig im Keller, sie ist schon wieder ein bisschen erholt. Da haben die gesagt, ich weiß nicht mehr, ob das ein Manager war, auf jeden Fall habe ich die Aussage gelesen, ihr werdet euch noch alle ärgern, dass ihr nicht mehr gekauft habt zu dem Zeitpunkt. Ja, und das ist das Interessante, es gibt ja viele sogenannte Copy-Trader, die gucken sich dann auch meinetwegen bei anderen Fonds an, was ist in den Fonds drin, du kannst ja den Fonds nachbasteln und dann sagst du, ach Moment mal, die Pepsi und die Brown-Forman und die Nike, die sind ja alle gar nicht mehr in den Fonds drin, sind scheiß Unternehmen, dann verkaufe ich die auch mal und dann kaufen die ganzen Titel, die da drin sind, von Nvidia bis Microsoft. Das Ding ist, oft ist es so, dass du kriegst es beim Fondsmanager manchmal erst 3-4 Monate später mit, was die gehandelt haben. Und oft ist so, und wir kennen es ja, Philipp, auch von unseren Gesprächen mit den Managern, dass die Unternehmen, wenn sie manchmal sagen, die sind jetzt gerade überbewertet, durchaus mal rausnehmen aus ihren Portfolien. Das heißt aber nicht, dass die nicht mehr dahinter stehen. Und wenn es einen guten Kaufzeitpunkt gibt, dann sind die auch wieder am Start. Und dann denkt quasi so die Allgemeinheit, du hast ein doofes Unternehmen, hat ja gerade keiner investiert und die Manager kaufen gerade nach, bis der Arzt kommt und bis man selber das merkt, hat sich die Aktie vielleicht auch schon wieder verdoppelt. Also da muss man auch aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr immer an andere dranhängt. Ich will jetzt mal nicht so viele Beispiele nennen, Philipp wird schon unruhig. Ich will nochmal einen Sektor und dann da vielleicht nochmal ein, zwei Aktien zumindest erwähnt haben. Jetzt haben wir so ein paar Konsumgütertitel gehabt. Ich finde, wo man das gerade auch echt deutlich merkt, ist auch im Medizintechniksektor. Ne? Und was haben wir vor 3-4 Jahren auch auf dem Fondskongress in Frankfurt über Unternehmen wie Thermo Fisher gesprochen oder Coloplast? Geniale Unternehmen, Wachstum hat kein Ende genommen, der Kurs ist nach oben gerannt und auch die haben sich beide halbiert mittlerweile. Becton Dickinson, ganz alt eingesessenes amerikanisches Unternehmen, die machen diese ganzen hier so Spritzen, unter anderem Medizintechnik, Spritzen und so weiter, haben da unfassbar viele Patente. Zum Thema, wo auch jeder gesagt hat, ja klar, werden wir auch in Zukunft brauchen. Und die sind absoluter Marktführer, wahnsinnige Marktdurchdringung. Und auch die haben sich zwar noch nicht ganz halbiert, aber sind kurz davor, dahin zu gehen. Und wenn du dir da die Bewertung anguckst, historisch wahnsinnig günstig. Und auch da wieder klar, wenn die nie wieder wachsen werden, dann werden die noch günstiger in Zukunft, der Aktienkurs. Aber da glaube ich halt nicht dran. Ich glaube dran, irgendwann mal dreht das Spielchen wieder und dann werden alle wieder merken, ja nee, im Moment ist vielleicht gerade ein schlechter Zeitpunkt, vielleicht sind gerade die Krankenhäuser oder die Kunden ein bisschen zurückhaltend, aber das wird sich ja halt doch alles widerlegen. Und was auch viele dieser Unternehmen, die wir jetzt erwähnt haben und auch was diese ganzen Bereiche doch auch durchaus vereint, ist in der Regel, dass diese Unternehmen eine ganz interessante Dividende ausschütten. Und dort bilden sich auch echt gute Chancen. Es gab ja vor vielen, vielen Jahren, oh Gott, ich klinge schon wie so ein alter, weiser Mann, als wir quasi keinen Zins an den Märkten hatten, als wir in der Niedrigzinsphase waren, hieß es ja mal kurzzeitig, die Dividende ist der neue Zins. Das fand ich immer ein bisschen naja, ein bisschen mit dem Schmunzeln. Aber tatsächlich, wenn du jetzt einfach diese Unternehmen in deinen Portfolien hast, in deinen Fonds hast, und wenn der Aktienkurs gerade nicht sehr freundlich aussieht, die Dividende wird, und das kann man sich ja angucken, souverän weitergezahlt, über Jahre gesteigert. Und das ist auch ein Punkt, der einfach dann jedes Jahr, jedes Quartal, jedes halbe Jahr, je nachdem, wie die Unternehmen dann ausschütten, dann einfach auch als Geld in eure Fonds gespült wird oder halt als Wiederanlage dann euer Gesamtportfolio auch erhöht. Und du hast ja teilweise Unternehmen, sogenannte Dividendenaristokraten, ja, die 25 Jahre oder länger, teilweise 70, 80 Jahre, die Dividenden ohne Unterbrechung erhöhen. Also eine sehr, sehr stabile Auszahlungspolitik haben. Und gucken wir jetzt mal auf Pepsi, haben wir gerade angesprochen. Die haben aktuell eine Dividendenrendite von 4,5%. Wahnsinniger Wert. Also so ein Stück weit, da kannst du dir gerade mit egal sein, wenn die Aktie mal nicht läuft. Wenn ich da meine 4,5% im Jahr bekomme, dann ist das erstmal eine Rendite, mit der ich so schon mal zumindest eine gewisse Entschädigung bekomme. Und da gibt es gerade auch sehr, sehr viele Unternehmen, die in diesem Bereich sind. Also von daher ein sehr guter Punkt von dir. Du, und auch das kannst du ja im Zweifel aussitzen. Also ich habe vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, das ist richtig lange her, habe ich mal eine Tipp 24 SE gekauft, ne? Tatsächlich. Eine was? Ja, Tipp 24. Eine was? Na, der Wettanbieter für sowas wie Lotto und all sowas. Und die hatten eine extrem hohe Dividendenrendite. Kurstechnisch ging das die ganzen Jahre, lief das nicht gut, aber die haben halt jedes Jahr ihre Dividenden ausgeschüttet und sind jetzt wieder vom Kurs da, dass es halt auch wieder Spaß macht. So, jetzt könnte man natürlich sagen, gut, jetzt hattest du all die Jahre, hättest du auch bessere Sachen machen können. Keine Frage. Aber die Dividende, die wurde nett dann auch ausgeliefert, jedes Jahr. Ehemals Ziel, ist egal. Okay, Nick ist schon nicht mehr bei mir. Auf jeden Fall, dort ist es einfach so, du hast die Unternehmen, die schütten die Dividende aus, der Kurs wird sich irgendwann erholen. Es muss nicht gleich morgen der Fall sein. Sowas kann sich auch durchaus mal länger ziehen. Aber hier gibt es Chancen, hier haben wir Möglichkeiten, etwas zu tun. Und man bekommt immer den netten Beigeschmack, dass die Dividende halt freundlicherweise überwiesen wird. Wichtig ist halt, nur weil eine Aktie eingebrochen ist, genau, oder augenscheinlich günstig ist. Und nur weil sie eine hohe Dividendenrendite hat, das ist auch nochmal, ja, ist sie nicht unbedingt sofort zu kaufen. Und genau, und deswegen sage ich immer, wichtig ist Dividendenwachstum und Dividendenkontinuität. Also wenn ein Unternehmen seit 60 Jahren die Dividende jedes Jahr steigert, habe ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie das auch in Zukunft machen. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die zahlen im einen Jahr 10% Dividende und dann erstmal 10 Jahre gar keine. Das ist natürlich dann auch so eine gewisse, ja, das kann einen so ein bisschen in eine Falle locken, sagen wir es mal so. Aber was ich noch sagen wollte, damit vielleicht jetzt auch die letzte Einzelaktie, die ich anspreche, ein bisschen als warnendes Beispiel. Man muss natürlich auch mal ein bisschen hingucken, gibt es dann Probleme, die tiefgreifender sind. Also nur weil eine Aktie scheinbar Qualität hat und eingebrochen ist, ist es nicht zwingend eine Kaufchance. Und ich muss da an die United Health Group denken. Das ist ja so einer der, oder ich glaube, der größte amerikanische Krankenversicherer. Die machen auch Medizintechnikgeschichten drumherum oder Services. Und das war auch immer so ein Dauerläufer. Und die haben sich halbiert, wo wirklich, also da war der Aufschrei riesig, ne? Wo wirklich alle sich angucken und sagen, wie kann die so günstig sein? Da ist aber das Thema, dass die eventuell ein bisschen Schmuh gemacht haben, Betrug hatten. Also ich erinnere ja immer an Wirecard. Das war was anderes, was denen vorgeworfen wird. Aber da gibt es ja auch mit Bayer und Monsanto die Geschichten. Also da steckt halt auch ein gewisses Risiko hinter. Wenn da die Sachen, die denen vorgeworfen werden, wenn die wirklich stimmen, dann ist die Aktie vielleicht auf dem Papier günstig, aber dann ist das trotzdem Papier, was ich gerade nicht haben möchte. Also ein bisschen hingucken sollte man natürlich schon, wenn man sich selber zutraut oder zutrauen möchte, so eine Aktie auch dann mal selber zu kaufen, außerhalb eines Fonds. So, und wer, genau, richtig, und wer genauer hinguckt, sind die Fondsmanager. So, und da sind wir jetzt tatsächlich an dem Punkt angekommen. Wir haben uns in der Vorbereitung gedacht, Mensch, wir haben ja ein Portfolio von einem wahnsinnig breiten Fondsspektrum und da ist es auch für jede Region und für jeden Sektor auch was dabei und natürlich auch im Bereich Marken, Premium Brands, Konsumgüter und so weiter. Und da hatten wir mal unsere 4, 5 Lieblingsfonds uns mal angeguckt und mal genauer analysiert, in der Erwartung, dass wir jetzt hier einen riesen Schnapper machen können und wir richtig günstig in die Fonds reinkommen. Und was stellen wir fest? So schlecht gelaufen sind sie gar nicht. Teilweise sind sie sogar echt gut gelaufen. Und das, obwohl die solche Unternehmen im Portfolio haben. Und da muss man wiederum sagen, daran erkennt man wirklich exzellentes Fondsmanagement. Wir haben Unternehmen in dem Bereich Konsumgüter oder auch Premium Brands, die den Markt langfristig wahnsinnig outperformen, die sehr gut gelaufen sind und die trotzdem diese Unternehmen innehaben, die wir jetzt teilweise besprochen haben. Und das heißt, für mich sind das Perlen, die da in dem Portfolio schlummern, wenn die dann erstmal gehoben werden und wenn die dann erstmal die Renaissance erleben, die wir beide ja jetzt ja auch so ein Stück weit aufbeschwören, dann haben wir da noch mehr Renditekick fürs Depot. Ich muss ja sagen, ich war ja erst enttäuscht. Also ja, wie du sagst, wir reden seit Wochen über diese Aktien und dann haben wir halt gesagt, lass doch mal gucken, wo können wir das jetzt abbilden, dass man da einfach in einen coolen Fonds investiert und dann günstig diese Aktien einsammelt. Und dann stellen wir fest, so irgendwie so die richtige Chance, das gibt es jetzt gerade gar nicht. Und dann, ja, wie gesagt, ich war erstmal enttäuscht. Doch, es ist ja immer, jeder Tag ist Kaufchance. Also das heißt, die Chance ist immer da. Natürlich, aber jetzt bei den Aktien siehst du teilweise 50% eingebrochen und wirklich bei einigen. Und da habe ich echt so ein bisschen gehofft, ey, vielleicht gibt es irgendwo einen Fonds, wo wir sagen, ey, der ist 40% eingebrochen, da kann man gut reingehen, weil das gute Unternehmen sind. Und wie gesagt, ich war im ersten Moment ein bisschen enttäuscht und dann danach hat sich's komplett gedreht, weil ich gesagt habe, ey, genau das wollen wir ja, dass wir einen Manager haben, der das checkt und besser macht als wir, weil sind wir mal auch ehrlich. Also ich hatte jetzt eben das Beispiel Brown-Forman oder nehmen wir mal Nike, das ist vielleicht für viele ein bisschen greifbarer, wenn die 150 Euro kostet, die Aktie. Wenn die dann mal auf 100 Euro runtergeht oder vielleicht so psychologisch darunter mal auf 95 Euro, dann schreien alle, also wie gesagt, immer YouTube oder private Börsenmagazine, was auch immer, schreien alle, boah, das ist die Jahrhundertchance. Und als Privatanleger geht man natürlich schnell mal in so einen Titel dann rein, weil man auch wirklich denkt, Wahnsinn, 50% eingebrochen, da muss ich rein. Und dann geht Nike bis auf 45 Euro runter. Das heißt, dann habe ich das Ganze noch mal mehr als halbiert. Und das ist ja wirklich, das kann ja unerträglich sein. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Estee Lauder war eben auch so ein Punkt, eine Aktie, die 300 Euro kostet, die wie an der Schnur gelaufen, also wie am Faden gezogen, die letzten Jahrzehnte gelaufen ist. Da bist du ja spätestens bei 200 Euro oder bei 150 Euro. Da kriegst du ja Kribbeln in den Fingern und sagst, da musst du reingehen. Ja, dann gehen die bis auf 43 Euro runter. Und dann zu wissen, dass es dann einen Manager gibt, der es alles in allem irgendwie besser überschaut, der sagt, ich gehe erst dann rein, wenn es sich auch vielleicht irgendwie von der Charttechnik wieder besser aussieht. Oder er geht rein, ist aber dann, wenn es weiter runter geht, auch mal wieder raus und hat sich erstmal an die Seitenlinie gestellt. Das ist dann so die Aufgabe des Managers. Und von daher ist es genau andersrum, als ich es im ersten Moment so ein bisschen empfunden habe. Es ist eigentlich gut, dass die Fonds so gut gelaufen sind in einer Phase, wo der Sektor einfach sehr schlecht gelaufen ist. Ja, und das ist auch, wenn man sich diese Fonds anguckt, die wir dort in unseren Portfolien haben, auf unseren Watchlists haben, die einfach long time, also 15 Jahre und länger am Markt sind, dort eine Rendite von 9% und mehr pro Jahr im Durchschnitt abwerfen. Und da sind Unternehmen drin, die jeder von uns jeden Tag benutzt. Und da sind wir wieder bei der Alltagsökonomie, die ich meine. Dann ist es doch einfach wundervoll, wundervoll. Ja. Wir hatten im Vorfeld überlegt, ob wir euch die Fonds mit an die Hand geben und haben so ein bisschen entschieden, auf Anfrage geben wir da gerne ein, zwei Ideen mal raus. Haben das jetzt hier aber für die Folge lassen wir das einmal weg. Aber wenn ihr da mehr wissen wollt, schreibt uns gerne eine Mail. Bleibt einfach positiv. Egal, wie draußen die Stimmung auch ist, auch das wieder als kleiner Querverweis zu den vorherigen Folgen. Die Unternehmen, die so großartig unser Leben jeden Tag bestimmen, die wir auch in 10 Jahren noch verwenden werden, die sollten doch bitte gerne einen Weg in mein Portfolio finden. Viel eher, und da mag mich jetzt vielleicht der ein oder andere Krypto-Investor so ein bisschen belächeln, aber Unternehmen, die etwas schaffen, nehme ich dann doch lieber in mein Portfolio als irgendetwas, was auf Nachfrage getrimmt ist und irgendwie Trend Folge oder einfach trendbestimmt ist, wie das ganze Thema Wasserstoff oder Cannabis oder was wir alles einfach immer schon irgendwie hatten. Irgendeine Sau wird immer durchs Dorf getrieben. Da bin ich doch lieber bei meinem Premium-Brenz und stelle fest, da bin ich ja auch langfristig gar nicht so schlecht, wenn ich da einfach mal meine 10% pro Jahr einsacke. Ja, absolut. Und in Qualität zu investieren ist immer gut. Ob das gerade von den Märkten gespielt wird, wir haben ja oft schon dieses Beispiel genannt mit dem eigenen Haus. Wenn du dir ein Haus kaufst und das schön machst und alles tippitoppi ist, hast du vielleicht 400.000 für ausgegeben. Ja, wenn dir die Wirtschaft gerade blöd läuft, dann kann es sein, dass es im Moment nur noch einen Gegenwert von 300.000 hat. Dann verkaufst du dein Haus ja nicht. Du weißt, du hast da was Gutes und irgendwann mal geht es nach oben. Bei guten Unternehmen ist es genauso. Die werden alle sich, also nicht alle, es wird auch immer ein paar geben, die werden disruptiert oder schaffen es vielleicht nicht. Aber der Großteil dieser tollen Unternehmen, die wir heute auch genannt haben, die werden sich auch in Zukunft durchsetzen. Und interessant ist auch, gucken wir uns mal den langen Chart an. Das sieht bei vielen Unternehmen aus wie eine Leine gezogen. Aber wenn man sich da mal einzelne Jahre anguckt, ob das jetzt Corona war oder 2008 oder Dotcom um 2000 herum, dann hatten die damals auch schon Einbrüche um 50-60%. Das gibt es immer mal. Nur danach kommt oft auch dann wieder eine schöne Reise nach oben, wenn sich die Märkte beruhigt haben. Und ab dann kann es manchmal verdreifacher, vierfacher, fünffacher geben. Und dann ist es natürlich gut, wenn du die Aktie besitzt, beziehungsweise einen Fonds, der in diese Unternehmen investiert ist. Und dann macht es auch wieder Spaß. Also auch das hat man, glaube ich, schon mal als Zitat. Wer in den schlechten Zeiten nicht in Aktien investiert ist, der ist auch nicht in den guten Zeiten, wenn es gut läuft. Von daher am Ball bleiben, nicht ärgern, wenn mal im Portfolio ein dickeres Minus steht. Das ist auf lange Sicht gesehen, ist es am Ende ja auch egal. Also auch das haben wir ja schon mal gesagt. Ne? Wenn du für 50 Euro die Aktie kaufst und dann geht die nochmal auf 30 runter, wenn die irgendwann mal bei 300 steht, dann fragst du auch nicht mehr nach, hast du sie jetzt für 50 oder für 30 gekauft. Du, und damit sind wir auch wieder bei dem Thema Sachwerte. Ich möchte doch lieber in die Unternehmen, also wenn Leute sich das erste Mal mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzen, gerne schickt denen diese Folge, die wir jetzt hier gerade aufgenommen haben, weil dort einfach so viele Unternehmen genannt werden, die ihr immer benutzt. Und wenn ich mein Geld nur auf dem Girokonto habe, dann wird es mich nerven, wenn eine Coca-Cola oder eine PepsiCo den Preis erhöht. Wenn mir diese Unternehmen aber gehören, wenn ich Anteilseigner von diesen Unternehmen bin, dann ist es doch wunderbar. Dann kaufe ich doch gerne noch eine Pepsi mehr. Ja, und von mir ist auch noch ein anderes Unternehmen. Alles gut, aber das ist doch so funktioniert doch Geldanlage. Ihr müsst doch versuchen, möglichst viel letztlich auch von eurem freien Vermögen dafür zu verwenden, Unternehmen zu kaufen, die großartig sind, die euch gehören. Und da kann man jetzt vielleicht ein bisschen müde lächeln, wenn man seinen Fonds in seinem Depot sieht und irgendwelche Zahlen da hoch und runter. Aber am Ende ist es doch genau das. Am Ende sind es doch diese Sachwerte, in die man da investiert. Und wenn ich mein Geld auf dem Girokonto habe oder auf dem Sparbuch, dann ist ganz gewiss, dass ich an all diesen Dingen nicht teilnehme und einfach raus bin und einfach von der Inflation sowas von ausgelacht werde. Deswegen, ja, genau. Nick lächelt jetzt auch. Ich bin tatsächlich dann auch jetzt hier am Ende angelangt und auch da geht es jetzt hier ein zustimmendes Nicken von Mr. Stieglitz. Wunderbar. Mist, ich habe gar kein. Du hast ein Zitat eben genannt. Das können wir nochmal verfrühstücken, oder? Genau, ich weiß zwar nicht mehr, welches das war, aber das war unser Zitat der Folge. Großartig. Also wir bleiben weiter euer Premium-Brand-Podcast, was das Thema Geldanlage betrifft. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Passt darauf auf, dass ihr keine dummen Entscheidungen mit eurem Geld trefft, sondern dass das euer Geld am Ende nicht leer ausgeht. Und dann werden wir auch alle ganz viel Freude damit haben. Wir schicken Grüße aus Schwerin und aus Bünde und sagen wie immer, macht's gut, bis bald und ciao, ciao. Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E.